Land ist heut was los. Feiern, schreiben wir ganz groß. Stimmung ist die ganze Nacht. Also Laune mitgebracht. Bei uns, da gibt es was zu sehen. Die Schlümpfe auf den Köpfen stehen. Auch das Kettenkarussell dreht sich heute wieder schnell. Kommt zu der Party, kommt zu der Show, auf unser Schlumpfenfest. Ja, wir trinken Schlumpfen, Coca, knabbern süßes Schlumpfgebäck und vergessen den großen Stress. Kommt zu der Party, kommt zu der Show, auf unser Schlumpfenfest. Trinken Schlumpfen, Coca, knabbern süßes Schlumpfgebäck und vergessen den großen Stress. Schnell wie der Blitz kann man hier fahren mit unserer Schlumpfen-Achterbahn. Seht nur die Wagen, sie brausen rasant. Die Schlümpfe sitzen Hand in Hand. Dort dreht sich unser Karussell. Oh Mann, was geht das schnell? Ein Feuerwerk wird abends abgebrannt, hoch über unserem Schlumpfenland. Kommt zu der Party, kommt zu der Show, auf unser Schlumpfenfest. Ja, wir trinken Schlumpfen, Coca, knabbern süßes Schlumpfgebäck und vergessen den großen Stress. Kommt zu der Party, kommt zu der Show, auf unser Schlumpfenfest. Ja, wir trinken Schlumpfen, Coca, knabbern süßes Schlumpfgebäck und vergessen den großen Stress. Das Schlumpfenfest ist das Schönste im Land, doch freuen wir uns das ganze Jahr. Keine Schule, bunte Lichter, viele lachende Gesichter. Kinderträume werden wahr. Das Schlumpfenfest ist das Schönste im Land, doch freuen wir uns das ganze Jahr. Keine Schule, bunte Lichter, viele lachende Gesichter, unsere Kinderträume werden wahr. Kommt zu der Party, kommt zu der Show, auf unser Schlumpfenfest. Trinken Schlumpfen, Coca, knabbern süßes Schlumpfgebäck und vergessen den großen Stress. Kommt zu der Party, kommt zu der Show, auf unser Schlumpfenfest. Ja, wir trinken Schlumpfen, Coca, knabbern süßes Schlumpfgebäck.